Andacht am 25.07.2022 von Reinhard Hirtler, übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Debbie. Schwerpunkt Liebe. Hallo Leute, es ist schon eine ganze Weile her, seit wir das letzte Live hatten, etwa einen Monat, aber bei unserem Leben mit all den Reisen ist das ebenso. Die Fragen in unserem Postfach waren vor allem zum Thema Liebe. Deshalb beantworten wir heute Fragen. Erste Frage. Ich habe ein Problem in meiner Ehe, weil ich so ähnlich aussehe wie die Mutter meines Ehemanns. Wie soll ich mich verhalten? Antwort von Reinhard. Das ist eine sehr gute Frage. Möchtest du anfangen, Debbie, Liebling? Nein? Okay. Das hat tatsächlich mit dem Herzen zu tun. Ich habe in einer Lehre bereits über etwas Ähnliches gesprochen. Wenn du ein ungeklärtes Thema in deinem Herz hast und irgendetwas oder irgendjemand dich an dieses ungeklärte Thema erinnert, wird dies eine Reaktion hervorrufen. Wenn du also so aussiehst oder handelst wie die Mutter deines Ehemanns, sollte das eigentlich kein Problem sein. Es ist nur dann ein Problem, wenn dein Mann ungeklärte Themen in seinem Herz hat oder wenn du selbst ein ungeklärtes Thema in deinem Herzen hast. Das Beste, was dein Mann und du meiner Meinung nach tun könnt, ist ein ehrliches Gespräch zu führen, und viele verheiratete Paare wissen nicht, wie man das macht. Ich war dazu auch nicht fähig, bis Debbie es mir beigebracht hat. Du hast gute Arbeit geleistet, Liebling, nicht wahr? Ehrlich, ich hatte die Einstellung, okay, bringen wir es hinter uns. Aber Debbie weigerte sich, sie sagte, nein. Wir werden darüber reden und unsere Herzen miteinander teilen, um das Thema zu lösen. So habe ich es gelernt. Was ihr tun müsst, ist Folgendes. Du und dein Ehemann, ihr müsst darüber sprechen, was diese Tatsache in euch auslöst. Was passiert in euren Herzen tatsächlich und woher stammt diese Reaktion? Und dann müsst ihr das Thema in eurem Herz lösen, dort, wo das Problem besteht. Dies ist die einzige Möglichkeit, wie diese Sache wirklich gelöst werden kann. Nächste Frage. Wie kann ich die Schmerzen in meinem Körper loswerden, während ich Gott preise? Muss ich einfach nur glauben und den Schmerz wegschicken? Kannst du mir bitte helfen? Antwort von Reinhard. Willst du das beantworten, Debbie? Nein! Wenn Debbie diese Frage beantworten würde, wäre das Live vorbei, bevor sie fertig wäre. Leute, das ist eine schwierige Frage, denn darin wird nicht genau beschrieben, um was es eigentlich geht. Doch eine Sache müssen wir lernen. Wir müssen an die Wurzel des Problems gehen und uns nicht nur oberflächlich damit beschäftigen. Warum hast du Schmerzen? Das ist die eigentliche Frage. Wenn du an die Wurzel der Schmerzen gehst, kannst du richtig damit umgehen. Wenn du zum Beispiel Bauchschmerzen hast, weil du dir ständig Sorgen machst, reicht es nicht aus, die Schmerzen wegzuschicken. Du musst aufhören, dir Sorgen zu machen und diese an Jesus abgeben. Dann werden die Schmerzen verschwinden. Wenn du deinen Körper misshandelst, weil du die falschen Dinge isst und trinkst und du deshalb Schmerzen hast, musst du zur Wurzel des Problems gehen. Das ist also eine sehr vage Frage. Ihr habt gute Fragen, aber sie sind schwer zu beantworten. Ich werde heute die schwierigen angehen. Nächste Frage. Wie weiß ich, dass das, was ich für meinen Ehemann empfinde, tatsächlich Liebe ist? Antwort von Reinhard: Diese Frage kann Debbie beantworten. Das wird dich aufwecken. Debbie versucht immer noch aufzuwachen. Sie hat heute keinen Kaffee gehabt. Lieber nicht, Debbie? Okay. Reinhard antwortet: Schau, Liebe ist kein Gefühl. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir lernen müssen, wenn wir über Liebe sprechen. Ich habe vor kurzem versucht, einem Paar in einer Ehekrise zu helfen. Wir haben ein längeres Gespräch geführt und dabei sagte ich Folgendes: Ihr seid in großer Gefahr, in der Gefahr, Ehebruch zu begehen. Die Ehefrau hatte genau dieses Problem. Ich empfinde keine Liebe. Ich spüre nicht, dass mein Ehemann mich tatsächlich liebt. Ich sagte: Wenn du dieses gefährliche Problem in deinem Herzen nicht löst, wird irgendwann ein Mann kommen, der dir die Gefühle gibt, nach denen du suchst. Und bevor du es merkst, wirst du mitten im Ehebruch stecken. Erinnert euch, Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. Gefühle gehören zwar dazu, doch sie folgen immer der Entscheidung. Denn wenn du die Gefühle nicht mehr hast und dir eine andere Person diese Gefühle gibt, dann hast du ein Problem. Vielleicht gibt dir auch jemand das Gefühl, geliebt zu sein, doch die Person tut das nur aus einem einzigen Grund, weil sie dich benutzen will. Das ist keine Liebe. Hier ist die eigentliche Frage, die du dir stellen musst. Wie weiß ich, dass ich meinen Ehemann wirklich liebe, unabhängig von meinen Gefühlen? Um das herauszufinden, gehst du durch die 15 Eigenschaften der Liebe in 1. Korinther 13. Dort steht nicht, Liebe fühlt sich danach, geduldig zu sein. Dort steht, Liebe ist geduldig. Du gehst also durch die 15 Eigenschaften. Wenn du geduldig, freundlich und vergebend bist, wenn du nicht dein eigenes Interesse suchst, dann weißt du: Wow, ich liebe meinen Ehemann tatsächlich. Und dann werden die Gefühle der Entscheidung folgen, die du getroffen hast. Nächste Frage: Wie kann ich die echte Überzeugung haben, dass ich tatsächlich von Gott geliebt bin? Antwort von Reinhard: Das ist doch eine gute Frage für Debbie. Nein? Debbie sagt: Heute bin ich eher zur moralischen Unterstützung hier. Reinhard sagt: Ich rechne es dir wirklich hoch an, dass du hier bist. Hier ist die Antwort von Reinhard. Nummer 1, du musst es glauben. 1. Korinther 13, das große Kapitel der Liebe, sagt Folgendes. Ganz am Ende steht: Deshalb bleiben Glauben, Hoffnung, Liebe. Aber Liebe ist die größte von ihnen. Die Liebe ist die größte, aber der Glauben kommt als erstes. Das heißt, du musst glauben, dass du geliebt bist, bevor du erleben kannst, dass du geliebt bist. Und der Glaube basiert auf dem, was die Bibel sagt. Viele Menschen versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass Gott sie liebt, aber sie haben keine biblische Grundlage. Deshalb zweifeln sie in einer Krise, dass Gott sie tatsächlich liebt. Du musst die Bibel studieren, um herauszufinden, wie Gott zu dir steht und dass er in Wirklichkeit Liebe ist. Deshalb geht es bei allem, was er tut, auch mehr oder weniger um Liebe. Das ist der erste Schritt. Geh durch die Bibel, suche diese Verse heraus und entscheide dich, sie zu glauben. Als zweites musst du über diese Wahrheiten meditieren. Denn durch Meditation werden sie zu einem Teil deines Herzens. Heute Morgen bin ich viel früher aufgestanden, als ich geplant hatte, auch wenn ich mich dann bewusst dafür entschieden habe, so früh aufzustehen. Dann saß ich dort drüben in meinem Sessel und habe einfach angefangen, Jesus zu preisen und ihm für seine Liebe für mich zu danken. Ich verbrachte etwa eine Stunde nur damit. Ich habe mich einfach darauf ausgerichtet, wie tief und umfassend er mich liebt. Und dieses Gefühl war so überwältigend, dass ich in meinem Sessel eingeschlafen bin. Als ich wieder aufgewacht bin, habe ich mich so gut gefühlt. Das kannst du dir gar nicht ausmalen. Ich habe mich so geliebt gefühlt. Also studiere, was die Bibel sagt, glaube es und meditiere anschließend darüber. Nächste Frage. Okay, nehmen wir diese Frage. Sie lautet: Wir sprechen so viel über Liebe, jeder will Liebe, doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Es besteht ein so großer Mangel an Liebe. Antwort von Reinhard: Mein lieber Freund, ich möchte dir Folgendes sagen. Du solltest dir keine Sorgen über den Mangel an Liebe von anderen machen. Deine einzige Sorge sollte sein, ob du selbst wirklich liebst. Als Jesus auf der Erde wandelte, gab es einen großen Mangel an Liebe, doch er entschied sich, einfach zu lieben. Es wird viel schlimmer werden. Die Bibel sagt, dass die Agape-Liebe in vielen Menschen erkalten wird. Genau deshalb musst du eine Entscheidung treffen, dass du jeden Tag radikal liebst. Du solltest dir noch nicht einmal Gedanken über den Mangel an Liebe machen, außer wenn es sich um den Mangel an Liebe in deinem eigenen Leben handelt. Nächste Frage. Ist die Liebe, von der Paulus in 1. Korinther 13 spricht, Gott? Antwort von Reinhard: Ja. Denn in 1. Korinther 13 wird immerzu das Wort Agape verwendet. Und in 1. Johannes 4 steht, dass Gott Liebe ist. Und dort wird ebenfalls das Wort Agape verwendet. Das heißt, du kannst das Wort Liebe tatsächlich durch das Wort Gott ersetzen, denn Gott ist Liebe. Nächste Frage. Sollten wir für alle Kranken beten oder kann uns Gott zeigen, wenn wir für jemanden beten sollen? Antwort von Reinhard: Sehr gute Frage, Carol. Ich denke, dass beide Aspekte Wahrheit enthalten. Grundsätzlich sollten wir die Einstellung haben, dass wir für jeden beten, der krank ist. Das sollte unsere Grundhaltung sein. Wir wollen, dass Menschen geheilt werden. Doch manche Menschen wollen nicht geheilt werden. Selbst Jesus hat zum Beispiel einmal gefragt: Möchtest du geheilt werden? Bevor er für diesen Mann gebetet hat. Ich bin Menschen begegnet, die sogar nach vorne kommen, um Heilungsgebet zu empfangen, doch der Herr hat mir ganz deutlich gezeigt, dass sie in ihrem Herzen nicht wirklich geheilt werden wollen, weil sie ihre Krankheit zu ihrem eigenen Interesse benutzen. Manche erhalten zum Beispiel Geld vom Staat, und wenn sie geheilt wären, würden sie dieses Geld nicht mehr bekommen. Andere bekommen all das selbst mit Teil, mit dem sie sich füttern, und sie wollen das weiterhaben. Wieder andere haben in ihrer Theologie bereits beschlossen, dass Gott sie vielleicht heilen will, doch sie haben keinen Glauben daran. Deshalb brauchen wir immer die Leitung des Heiligen Geistes. Auch wenn ich Grundhaltung habe, immer für die Kranken zu beten, damit sie geheilt werden. Wir meinen, dass Jesus zu allen Menschen ging und sie heilte, aber das stimmt nicht. Die Bibel sagt, er hat alle geheilt, die zu ihm gekommen sind. Und die Bibel sagt zudem, dass er nur das getan hat, was er Gott tun sah. Also, lass dich vom Heiligen Geist leiten, auch wenn du die Grundeinstellung besitzt, dass du Krankheit hast und dass du sie immer bekämpfen wirst. Ergänzung von Debbie: Und als Jesus an den Teich Bethesda kam, wo all diese kranken Menschen saßen, heilte er ebenfalls nur diesen einen Mann. Nächste Frage. Ich versuche jeden Tag Menschen zu lieben, aber ich bin immer noch sauer. Wie gehe ich mit schwierigen Menschen um? Antwort von Reinhard. Daniel, du bist Tag für Tag mit mir zusammen. Bist du sauer auf mich? Okay, das ist eine Frage, die eigentlich Daniel und Debbie beantworten sollten, nicht ich. Debbie, willst du sie beantworten? Debbie sagt, sobald wir die Antwort erhalten, werden wir sie ganz offiziell weitergeben. Reinhard sagt, haha, ja genau. Aber das ist tatsächlich eine ernsthafte Frage und ich mag sie, weil sie aufrichtig ist. Viele Menschen sind genau in dieser Situation. Ich versuche jeden Tag zu lieben, doch dann begegne ich all den schwierigen Menschen und ich werde so wütend. Ich kann dir wirklich helfen, dieses Problem zu überwinden. Dazu beginne ich als erstes mit einem ehrlichen Herzensbekenntnis. Als Daniel in mein Leben kam, und ich frage mich immer noch, ob Gott ihn in mein Leben gebracht hat oder Debbie. Ich versuche immer noch herauszufinden, ob Gott ihn mehr liebt oder Debbie, denn Debbie ist sehr leidenschaftlich gegenüber Daniel. Ich denke, es war Liebe auf den ersten Blick und Debbie wollte wirklich in Daniel investieren. Deshalb habe ich es gemacht, weil Debbie es wollte. Aber ich selbst mochte Daniel nicht. Das ist wirklich schwer vorstellbar, nicht wahr? Daniel wirft ein, ja, denn ich bin so sympathisch und liebenswert. Reinhard spricht weiter, ich mochte ihn nicht. Seine natürliche Art zu sprechen hat mich genervt und wütend gemacht. Aber ich habe mich entschieden, Daniel zu lieben, vom ersten Moment an, als ich ihm begegnete. Ich habe mich einfach entschieden, ihn zu lieben. Und heute mag ich ihn so sehr. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er kein Teil meines Lebens ist. Ich musste also damals das tun. Als erstes musste ich mich entscheiden, zu lieben und es nicht nur zu versuchen. Du hast gesagt, du versuchst jeden Tag zu lieben. Versuchen funktioniert nie. Deshalb darfst du nicht sagen, Herr, ich versuche heute wirklich die Menschen zu lieben, die mich nerven. So kannst du sie nicht lieben. Du musst sagen, ich werde sie lieben. Du kannst dich entscheiden, das zu tun. Zweitens musst du verstehen, wie Liebe funktioniert. Alles funktioniert durch das Herz. Wenn du lernst, über die 15 Eigenschaften in 1. Korinther 13 zu meditieren, und zwar genau in der Situation mit den Menschen, die dich wütend machen, dann wirst du sie tatsächlich lieben. Ich erkläre dir, wie das funktioniert. Du nimmst dir eine stille Zeit mit Jesus. Dann suchst du die 15 Eigenschaften heraus und schreibst sie auf. Anschließend schließt du deine Augen und erzeugst in deinem Herzen ein Bild von den Personen, die dich wütend machen. Und dann sagst du, weil ich im Ebenbild der Liebe geschaffen wurde, bin ich Liebe und Liebe ist geduldig. Und dann siehst du dich, wie du geduldig und freundlich mit den Personen umgehst, die dich normalerweise wütend machen. Wenn du dich erst einmal in deinem Herz als liebend siehst, werden auch deine Handlungen liebevoll sein. Dies ist der einzige Weg, den ich kenne, wie man tatsächlich lernen kann, Menschen zu lieben. Aber wenn das wirklich ein wichtiges Thema für dich ist, kann ich dir zwei Dinge anbieten, die du benutzen kannst. Ich habe ein Buch geschrieben, das in vollkommener Liebe leben heißt. Dieses Buch hat so viele Leben verändert. Und ich biete einen Studienkurs mit 30 halbstündigen Lektionen an, durch den jeder lernen kann, in Liebe zu leben. Wir schicken dir gerne den Link, wo du diese Dinge erwerben kannst. Ende des Jahres plane ich, diesen Kurs auch auf Deutsch aufzunehmen. Nächste Frage. Ich begegne vielen Menschen, die in ihrer Seele sehr emotional sind. Aber werden Glaube und Liebe nicht durch den Heiligen Geist gewirkt? Antwort von Reinhard. Das ist wirklich eine interessante Frage. Schau, ich glaube über die Seele etwas anderes als die meisten Menschen. Ich weiß, die meisten Menschen glauben, dass die Seele unsere Gefühle sind. Ich glaube das nicht. Der Grund dafür ist, dass ich dafür keinerlei Beweise in der Bibel gefunden habe. Ich glaube, dass die Gefühle mit dem Herz zu tun haben. Wenn du fragst, ob Glaube und Liebe durch den Heiligen Geist gewirkt werden, dann stimmt das. Aber der Heilige Geist zwingt niemanden niemals dazu, irgendetwas zu tun, noch nicht einmal zu lieben. Das heißt, Menschen, die sich dem Heiligen Geist nicht aktiv unterordnen, werden weder glauben noch lieben. In dem Moment, in dem du errettet wirst, geschieht etwas. Du wirst eine neue Schöpfung. Aber es muss noch etwas Zweites geschehen. Du musst lernen, als neue Schöpfung zu leben. Und das musst du selbst tun. Wenn du an die Briefe im Neuen Testament denkst, ist etwa die Hälfte dazu geschrieben worden, um uns zu lehren, wer wir in Christus sind und was wir in Christus haben. Und die andere Hälfte wurde geschrieben, um uns zu lehren, wie wir leben sollen. Also ja, durch den Heiligen Geist können Glaube und Liebe aktiviert werden. Aber er wird das nicht tun, du musst es selbst tun. Es ist deine Verantwortung. Nächste Frage. Wie kann ich Selbstliebe und Selbstwert empfinden, ohne zu einer egoistischen Person zu werden? Antwort von Reinhard. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Sogar Debbie stimmt dir zu. Vielleicht hast du auch eine gute Antwort, Liebling? Nein? Antwort von Reinhard. Schaut, meine Freunde, zurzeit geschieht etwas auf der ganzen Welt, das mich tief beunruhigt. Es bewegt mich sehr. Denn viele Pastoren, Prediger und Coaches tun das. Sie stellen den Menschen ins Zentrum und haben dadurch Jesus aus dem Zentrum herausgenommen. Und sie lehren, dass wir alle Wert haben, dass wir alle kostbar, geliebt und angenommen sind. Doch all das dreht sich nur um uns selbst. Das wird in einem schrecklichen Loch enden. Ich sage euch warum. Ein nicht hingegebenes Ich wird niemals liebenswert sein. Du wirst dich selbst nicht lieben können. Je mehr du versuchst, dich selbst zu lieben, desto weniger wirst du dich in Wirklichkeit lieben. Denn wer will eine selbstsüchtige Person lieben? Niemand. Menschen versuchen, mehr Selbstbewusstsein und mehr Selbstliebe zu bekommen, doch auf einem falschen Fundament. Und das wird zu einem schrecklichen Teufelskreis. Sie werden so egoistisch und selbstzentriert und sie benutzen die sozialen Medien, um ihr neues Selbstbewusstsein zu demonstrieren, mit den schönen Autos, den tollen Klamotten, den schönen Häusern und den wunderschönen Frauen mit 12 Schönheits-OPs etc. Und abends gehen sie ins Bett und sind deprimiert. Das funktioniert nicht. Hör zu, mein Freund, wenn du dein Ich, das Ego, an Jesus Christus übergibst, wird Jesus Christus es nehmen und von seiner Ich-Bezogenheit reinigen. Und dann wird er es dir zurückgeben. Mein größter Mentor neben Jesus Christus sagte Folgendes. Er hat mich über 40 Jahre lang begleitet. Er sagte, wenn ich mich zu den Füßen Jesu niederbeuge, kann ich aufrecht vor dem Rest der Welt stehen. Keiner kann wahres Selbstwertgefühl und echte Selbstliebe haben, wenn er sich nicht hingibt. Wenn du dich Jesus hingibst, wird er dein Ich nicht auslöschen. Er entfernt lediglich die Ich-Zentriertheit und den Egoismus, die immer schrecklich sind. Dann gibt er dir dein Ich zurück und nun weißt du, dass du geliebt und angenommen und wertvoll bist. Und dann kannst du dem Rest der Welt dienen. Jesus wusste, dass er vom Vater geliebt war, deshalb konnte er sein Leben niederlegen. All die Dinge, die in unserer Welt getan werden, um den eigenen Selbstwert unabhängig von Jesus Christus zu steigern, werden nach hinten losgehen. Deshalb hoffe ich, dass ich vielen Menschen helfen kann, damit sie vor diesen Einstellungen davonlaufen. Nächste Frage. Was ist der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Liebe? Jesus wurde von inniger Barmherzigkeit und Liebe bewegt. Wie? Antwort von Reinhard. Sehr, sehr gute Frage. Also schau, Barmherzigkeit ist meiner Meinung nach eher ein Gefühl, während Liebe in erster Linie eine Entscheidung ist. In Matthäus 9, 35 bis 39 sagt die Bibel, Jesus sah alle Kranken, er sah die Menschen und er wurde von Barmherzigkeit bewegt, weil die Menschen wie Schafe ohne Hirten waren. Und er heilte alle Kranken. Das griechische Wort für von Barmherzigkeit bewegt, spricht von einem Gefühl, das so tief und so stark ist, dass es dir die Eingeweide zerreißt. So tiefe Gefühle bewegten Jesus. Das ist Barmherzigkeit. Aber Barmherzigkeit alleine reicht nicht aus, wenn du nicht gleichzeitig auch lernst, Menschen zu lieben. Doch wenn wir lernen zu lieben, also die Entscheidung treffen, dass wir die 15 Eigenschaften aus 1. Korinther 13 demonstrieren, werden Barmherzigkeit und Liebe Hand in Hand gehen. Ich kann Geduld mit dir haben, aber ich werde dabei nicht von starken Gefühlen bewegt, denn ich spüre deinen Schmerz nicht selbst. Doch wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dieses Gefühl, das mich fast zerreißt und die Entscheidung, dich zu lieben, dann werde ich so leben, wie Jesus gelebt hat. Ich kenne Menschen, die große Barmherzigkeit haben, doch sie leben nicht in Liebe. Tiefe Barmherzigkeit bringt uns dazu, für andere zu weinen. Doch Liebe bewegt mich dazu, sie zu heilen. Deshalb gehören diese beiden Dinge zusammen. Es sind Zwillinge. Nächste Frage. Was ist die erste Liebe, von der in Offenbarung 2, 4 gesprochen wird? Antwort von Reinhard. Das ist eine gute Frage. Ich bin sicher, Debbie kennt die Antwort. Debbie sagt, ich weiß nicht, ich rate mal, Jesus? Reinhard sagt, hahaha, das nächste Mal lasse ich dich schlafen. Wir hatten 3 sehr schwierige Wochen, sehr, sehr intensive 3 Wochen. Ich hätte das heutige Live für Debbie eigentlich absagen sollen, doch wahrscheinlich hatte ich nicht genug Barmherzigkeit. Tut mir leid, Liebling, Entschuldigung. Die letzten 3 Wochen waren emotional sehr anstrengend, emotional und körperlich einfach sehr ermüdend. Deshalb ist Debbies Hiersein bereits ein großes Zeichen ihrer Hingabe und Liebe. Ich ehre sie dafür. Was ist also die erste Liebe nach Offenbarung 2,4? Zuerst einmal müssen wir den Kontext anschauen. Jesus spricht zu einer bestimmten Gemeinde, nämlich der Gemeinde in Ephesus. Und er lobt sie für ihre Werke und für ihre Arbeit. Im Griechischen werden beide Begriffe gebraucht und das griechische Wort für Arbeit ist besonders schwere Arbeit. Jesus lobte sie für so viele Dinge. Sie hassten die Werke der Nikolaiten. Nikolaus war der Überlieferung nach einer der 7 Diakone, die in der Apostelgeschichte erwähnt werden. Er ließ seinen Glauben komplett hinter sich und begann, eine Lehre zu verbreiten, die besagte, dass sexuelle Unmoral für Christen in Ordnung sei. Und er brachte diese Lehre in die Kirche hinein. Die Gemeinde in Ephesus lehnte dies ab. Wenn man all die Dinge liest, für die Jesus sie lobte, scheint es die beste Gemeinde auf der Welt zu sein. Dennoch sagte Jesus: Eine Sache habe ich gegen euch. Ihr habt eure erste Liebe verlassen. Ich glaube, die erste Liebe ist das, was in 1. Johannes 4,19 beschrieben wird. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, die erste Liebe ist die Liebe, die du erlebt hast, als du Jesus tatsächlich zum ersten Mal begegnet bist. Seine Liebe kam damals so stark in dein Herz, dass du nun wirklich lieben kannst. Bei der ersten Liebe geht es nicht nur darum, dass Jesus dich liebt, aber es geht auch nicht nur darum, dass du ihn liebst. Die erste Liebe ist beides. Das siehst du bei vielen Christen. Wenn sie eine echte Begegnung mit Jesus Christus haben, sind sie davon so berührt, dass sie seine Liebe mit jedem teilen wollen. Doch ein paar Jahre später ist ihr christliches Leben Routine, weil sie die erste Liebe verlassen haben. Vor kurzem habe ich einen Mann kennengelernt, der bereits ein sehr enger Herzensfreund von mir geworden ist. Er sagte am Samstag zu mir: Reinhard, der Dienst kann zu einem Monster werden. Und wenn du nicht aufpasst, wird dieses Monster niemals zufriedengestellt sein. Wir sprachen darüber, dass man Jesus aus Liebe und Barmherzigkeit dienen muss. Doch schaut euch nur die heutige Kirche an. Sie nimmt die Menschen gar nicht richtig wahr und sie liebt auch nicht wirklich, denn sie haben die erste Liebe verlassen. Ich habe schon öfter zu Debbie gesagt: Liebling, ich habe noch keine Ehe entdeckt, für die ich meine eigene Ehe eintauschen wollte. Ich sage euch warum. Eigentlich jede Ehe, die ich kenne, ist nach 10, 15, 20 Jahren nur noch eine Routine. Der Mann und die Frau leben zusammen unter demselben Dach und schlafen im selben Bett. Doch das ist einfach eine Gewohnheit. Es gibt keine Leidenschaft, kein Feuer, kein Funkeln in den Augen. Debbie und ich haben irgendwie die Gnade erhalten, dass wir die erste Liebe nicht nur bewahrt haben, sondern dass wir sie ständig steigern. Deshalb ist unsere Ehe nach Jahrzehnten besser, als sie am Anfang gewesen ist. So soll es auch mit Jesus sein. Wir müssen die Leidenschaft und die Liebe, die er für uns hat, ständig nähren und gleichzeitig auch weitergeben. Nächste Frage. Wenn man mit einer Person zusammenlebt, von der man weiß, dass sie ständig schlecht über dich hinter deinem Rücken spricht, wie kann man sie dann trotzdem lieben? Antwort von Reinhard: Ich stelle dir eine Gegenfrage. Wie weißt du, dass die Person hinter deinem Rücken schlecht über dich spricht? Ach, andere Menschen haben mir das gesagt. Das ist Tratsch. Du solltest nicht auf das hören, was andere Personen über einen Dritten sagen. Deshalb denke ich, dass du selbst das größere Problem bist und nicht die Person, die hinter deinem Rücken schlecht über dich spricht. Um das Problem zu lösen, musst du mit dieser Person sprechen und sie fragen: Hey, sagst du dies und jenes hinter meinem Rücken? Doch bevor du das tust, solltest du etwas anderes tun. Die Menschen, die dir gesagt haben, dass diese Person schlecht über dich spricht, sind mit Sicherheit nicht deine Freunde, denn sie sprechen hinter deinem Rücken ebenfalls schlecht über dich. Wie weiß ich das? Durch meine 40-jährige Erfahrung. Wenn sie mit dir reden, sprechen sie hinter dem Rücken der Person, die über dich gesprochen hat, schlecht über sie. Und deshalb werden sie auch über dich schlecht hinter deinem Rücken sprechen. Das heißt, du lebst in einem schrecklichen Teufelskreis. Deshalb gebe ich dir einen guten Rat. Das nächste Mal, wenn jemand zu dir kommt und sagt, weißt du, was diese Person hinter meinem Rücken gesagt hat? Tust du Folgendes. Du sagst, stopp. Dann nimmst du die Person an der Hand und sagst, komm, wir gehen jetzt gleich zu diesem Mensch und dann erzählst du mir in seiner Anwesenheit, was du mir gerade sagen wolltest. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du das Problem lösen kannst. Und dann wird es nicht mehr so schwer sein zu lieben, denn das Monster ist getötet worden. Nächste Frage. Wenn ich gereizt auf meine Kinder reagiere, bedeutet das, dass ich sie nicht wirklich liebe? Antwort von Reinhard. Okay, möchtest du die einfache Antwort oder die komplizierte Antwort? Die einfache Antwort lautet, du liebst sie nicht, denn Liebe lässt sich nicht reizen. 1. Korinther 13 sagt, die Liebe lässt sich nicht reizen oder erbittern. Wenn du gereizt bist, dann liebst du nicht. Oder du musst diese Stelle aus der Bibel nehmen. Doch ich gebe dir auch noch eine Antwort, die ein wenig tiefgreifender ist. Wenn dich deine Kinder reizen, hat das eigentlich nichts mit ihrem Verhalten zu tun. Es hat mit Problemen in deinem eigenen Herz zu tun. Erinnere dich. Jedes Mal, wenn mich irgendjemand nervt oder reizt, ist dies ein Spiegel meines eigenen Herzens. Das ist so wahr. Wenn mich Menschen reizen, gehe ich in mein eigenes Herz und stelle mir die folgende Frage. Warum reizt mich das so sehr? Herr, bitte zeig mir das. Und der Heilige Geist wird es dir immer zeigen. Er wird dir zeigen, warum du durch das, was andere tun, so gereizt wirst. Dann kannst du dein Herz aufräumen, du kannst Buße darüber tun und tatsächlich lernen, deine Kinder zu lieben. Dann kannst du sie korrigieren und erziehen, ohne gereizt zu sein. Meiner Meinung nach bereuen es die meisten Eltern sehr, dass sie ihre Kinder erzogen haben, während sie genervt und gereizt waren. Ich habe das auch gemacht, fast alle Eltern tun das und alle Eltern bereuen es. Und leider beschuldigen wir dann unsere Kinder, weil sie uns gereizt haben. Doch das stimmt so nicht. Wir waren gereizt, weil es ungeklärte Themen in unserem Herzen gab. Kannst du dir vorstellen, wie es aussehen würde, wenn uns Gott alle im Zorn erziehen würde? Überleg doch mal. Wir haben wahrscheinlich tausende Dinge getan, die Gott zum Zorn reizen könnten. Ich bin so froh, dass er von mir nicht genervt ist, weil er mich liebt. Also mein lieber Freund, es stimmt. Wenn du gereizt reagierst, dann liebst du nicht. Nächste Frage. Wie kann ich Menschen lieben, die meine Werte übertreten oder verletzen? Antwort von Reinhard. Das ist eine wirklich gute Frage. Ganz einfach, du musst vom Besten lernen, von Jesus. Die Leute haben seine Werte ständig verletzt und er hat sie dennoch weiterhin geliebt. Römer 5,8 ist eine Schriftstelle, die mein Herz schon vor langer Zeit bewegt hat. Gott hat seine Liebe zu uns demonstriert, indem er seinen eigenen Sohn sterben ließ, als wir noch Sünder waren. Sünder verletzen permanent die Werte Gottes, ständig. Und Gott hat sie so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn opferte. Wir müssen von Jesus lernen, wie man wirklich liebt. Heute in dieser humanistischen Welt lehren viele Menschen sehr entschieden. Steh fest und lass nicht zu, dass irgendjemand deine Werte übertritt. Bla bla bla bla. Schau doch, wohin uns das gebracht hat. In eine Welt des Zorns, eine Welt des Krieges, eine Welt der Gewalt. Jeder hasst jeden. Wir werden Menschen, die unsere Werte verletzen, niemals besiegen, indem wir hassen oder zornig sind oder indem wir ihnen widerstehen. Die Liebe ist es, die alles überwindet. Liebe versagt nie. Deshalb sehe ich keinen Grund dafür, dass wir die netten Menschen lieben sollen, aber diejenigen, die unsere Werte verletzen, nicht. Jesus hat uns gelehrt, dass wir sogar die Menschen lieben sollen, die uns schlimme Dinge antun. Ich habe Folgendes gelernt. Wenn Menschen meine Werte wirklich verletzen, dann schicke ich ihnen normalerweise Geld. Weißt du warum? Weil Geld etwas mit der Zeit zu tun hat, die ich benötigt habe, um es zu verdienen. Und Geld hat einen Wert. Deshalb schicke ich den Personen normalerweise eine sehr nette Nachricht und ein Opfer und ich sage zu ihnen, ich möchte dir einfach sagen, dass ich dich wirklich, wirklich liebe. Jesus hat uns das gelehrt. Er lehrte uns zu lieben. Und zwar nicht nur die Liebenswerten, die Netten und die Guten. Er lehrte uns einfach zu lieben. Also liebe die Menschen, die deine Werte permanent verletzen, auf genau dieselbe Weise wie die Menschen, die du magst. Du entscheidest dich einfach, sie zu lieben. Leute, danke. Sarah Oliver sagt, dass Debbie wunderbar ist. Danke, Sarah, du bist auch eine so nette Frau. Ich mag dich sehr. Ich werde im Oktober in Goiânia sein. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Ich beende das Live hier, denn Debbie und ich müssen schnell weggehen. Wir haben einen Termin. Danke für alle, die uns mit Badges unterstützt haben. Danke, dass so viele wieder zurück sind, obwohl wir so lange weg waren. Von morgen bis Donnerstag werde ich hier mit Daniel sein. Und am nächsten Montag wird Debbie wieder hier bei uns sein. Wach! Wir müssen alle ehren, dass Debbie heute hier war. Und sie hat einen Satz gesagt. Wir sind alle stolz auf sie. Ich meine das so. Wir sind sehr stolz auf sie, auch wenn sie nur hier sitzt. Wir sehen uns morgen.